is there in here? If you warm it now, then now you would know what on earth is there in here. It will start to move, will start to move. Soon it will start to move. We have a surprising word. It is waiting by itself for breaking. We have a surprising word. It is like an egg that's waiting. Breaking word is like an egg. Den Sunday Service, und das gerade eben war Bill Wells mit seinem National Jazz Trio of Scotland. Klar, Bill Wells kommt aus Schottland, ist eigentlich auch Jazzmusiker, aber mit Jazz hat sein neuestes Album Standards Volume 3 nicht mehr wirklich viel zu tun. Er hat sich wie immer eine Schar Indie-Musikerin, in diesem Fall Sängerin, um sich geschart, um mit denen ein paar Songs aufzunehmen und wie gesagt, eigentlich eher wirklich klassische Pop-Tunes, ganz im Stile von, weiß ich nicht, alten Heroen wie vielleicht Brian Wilson zum Beispiel als Einfluss zu nennen und noch vielen, vielen anderen. Ruhig gemacht, ohne große Aufregung dabei. Manchmal würde mir ein schräger Jazzton dann auch mal ganz gut tun auf dieser Platte. Track gerade eben hieß Surprising Word. Ich habe auch ein paar Versprechen für euch, und zwar, was hier in der Sendung so laufen wird. Unter anderem Peter Matthew Bauer, ansonsten Mitglied bei The Walkmen, dann dabei, ebenfalls aus Schottland, King Creosote mit einem Soundtrack-Album. Aus Island ist Soleil mit am Start. Dann Instrumentalmusik, gewohnt von Toro Kokorot. Aus Kanada Indie-Pop mit Always, dann ganz ruhiges von Dakota Suit und ja auch klassischen Pop mit ziemlich viel Krachfaktor dabei von Honeyblood. Aber erstmal geht's weiter mit ruhigeren Klängen, und zwar mit How to Dress Well. No, no, no. Da schraubt er seine Stimme in ungeahnte Höhen. Precious Love, das war ein Track von How to Dress Well. Dann verbirgt sich der amerikanische Musiker und Künstler Tom Krell. Der hat sein neuestes Album allerdings How Is This Heart betitelt, aufgenommen. Nicht in den USA, sondern in Berlin. Das hat ja Tradition seit gefühlten 40 Jahren, dass coole Künstler nach Berlin gehen und dort ihre Platten aufzunehmen. Und nun How to Dress Well auch zu den coolen gehört, das einmal dahingestellt. Ja, Sunday Service. Ich habe doch tatsächlich gerade eben vergessen, den Jingle abzufahren, der sonst immer Anfang der Sendung läuft, nach dem ersten Track. Ich habe ihn eingelegt und auch Startklar gehabt, aber irgendwie dann doch total verpennt, weil ich mich so fokussiert habe, was ich hier gleich sagen möchte. Naja, diesmal müsst ihr also drauf verzichten, auf diesen Jingle. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass es passiert in den letzten 15 Jahren oder sowas. Ja, auch nicht so wild, glaube ich, ne? Der nächste Track, der ist spanisch und trägt den Titel Que el verano nos perdone. Und der Künstler Umbra Sum kommt aus Costa Rica, heißt eigentlich Ed Sanchez Gomez und ist ein bisschen um die Welt getourt und dann in Chicago hängen geblieben. Und veröffentlicht jetzt sein erstes Album, Aún no has demostrado nada, heißt dieses. Und hier gesagt, ja, eben schon angesagte Track von Umbra Sum. Oh, Tja, das klang so ein bisschen wie, als wenn ein Kirchenchor auf eruptive Gitarren à la Slowdive treffen würden, also ein bisschen Shoegazer-mäßig. Umbra Sum, ein Künstler aus Costa Rica, auch da wird Musik gemacht, zu hören gewesen mit dem Track Que el Verano nos Perdon und das Ganze von seinem Debütalbum Aún nos has demonstrado nada, so muss es heißen. Steven Steinbrink ist ein Künstler, der ja einfach nur mit seinem Künstlernamen hier auftritt, obwohl er nicht gerade wirklich sexy klingt und nach großen Ruhm und Ehre, aber trotzdem ist seine Musik alles andere als, unter den Teppich zu kehren, sondern man sollte genau hinhören, was er auf seinem Album Arranged Waves zu bieten hat. Hier der Track Animate Dust. Klassisches Songwriting, wie wir das kennen von vielen diversen, wie soll ich sagen, Songwritern von der amerikanischen Westküste. Auch der gerade eben gehörte Herr Steven Steinbrink kommt aus den USA und ziemlich viel von der Welt schon gesehen, durch den USA gereist, durch Europa gereist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, hier mit Arranged Waves eine wundervolle Platte aufgenommen, die ein bisschen klingt wie, ja, manchmal Alex Chilled, manchmal ein bisschen Teenage Fanclub dabei, also wirklich ziemlich zeitloses Songwriting, wie ich finde, eben gerade war der Track Animate Dust zu hören, weil die Platte so schön ist, noch einer hinterher. A Simple Amateur of Your Ideal World, Steven Steinbrink. Thank you. Is it really what you think? Or is it just what you say you think? When you're out looking for a fight, and there is no fight, you can't give what you take. I can't keep what you steal. I can't process what you push. Write the letter in red ink in a pale white room. It takes a lot to change your mind. Is it really how you feel? Or is it just how you say you feel? When you're out looking for the sun, and there is no sun, you can't touch what isn't real. You can't describe the sublime. You can't force what isn't there. The simple armature of your ideal world. It takes a lot to change your mind. It takes a lot to change your mind. A Simple Amateur of Your Ideal World von dem wundervollen Album Arranged Waves von Steven Steinbrink. Ja, anderer Name wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, weil einfach dann ein bisschen mehr catchiger und vielleicht auch ein bisschen mehr aufmerksamkeitserhaschend, aber eigentlich hatte das gar nicht nötig bei dieser wirklich ziemlich guten Platte, muss ich sagen. Anushka, das sind Max Wheeler und Victoria Port und die haben hier mit Broken Circuit eine ziemlich soulige Pop-Platte aufgenommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier kommt ihr Track Impatient. I've learned it's all about waiting. But patience was never my forte. Too much time to consider life and how it hasn't quite lived up to the light of that star I was wishing on. One more day is what I keep telling them, but I'm tired of telling them that I'll leave it all behind. I got lost in these promises, I got lost in these promises, lost in these promises. See, patience was never my forte, too much time to consider life. And how it hasn't quite lived up to the light of that star I was wishing on. One more day is what I keep telling them, but I'm tired of telling them that I'll leave it all behind. I got lost in these promises, just trying to be patient. Too much about what always keep telling me, but I'm tired of them telling me that it's all just in my mind. I'm so done with these promises. I'm so done with these promises. Das waren Anushka mit ihrem Track Impatient, der ist zu finden auf ihrem neues Album Broken Circuit. Hyde and the Beast, das sind zwei Herren, die ihr aus anderen Zusammenhängen kennt. Hyde, in diesem Fall Dave Hyde, Musiker von den Futureheads, und Beast in diesem Fall, das ist Neil Bassett, kennt man von den Golden Virgins. Die beiden haben schon mal mit Slow Down 2011 eine Platte zusammen veröffentlicht, als Nebenprojekt ihrer eigentlichen Bands. Jetzt gibt's dort einen Nachfolger. Keep Moving erscheint Anfang August von Hyde and Beast, und der Keep Moving heißt auch schon daraus die allererste Single. Klingt so ein bisschen nach 60ern, so ein bisschen T-Rex von der Gitarre her, aber eigentlich auch ganz nett gemacht, das Ganze. You keep moving, you keep moving. You keep moving, you keep moving. Den Sunday Service und das gerade eben war doch 1A Tweepop mit Honey Bird, einem Damen-Duo aus Glasgow, also wieder mal Schottland hier, als Wegweiser auf unserer Landkarte. Honeyblood, das sind zwei Damen, Stina Tweeddale, die singt und schrammelt an der Gitarre und dann noch Shona McVicker dabei, die spielt Schlagzeug und singt auch noch dazu, also ein bisschen auch das Role Model, was man kennt, von so typischen Zweier-Kombinationen, da gibt es also einige Bands, die man aufführen könnte. Hier aber diesmal mit wirklich ganz viel Pop-Appeal dabei. Und man muss wirklich denken an vielen 90er-Jahre-Bands, die man damals so kannte. Vor allen Dingen die Frontdamen hatten. Mir fallen da gerade die Darling Buds ein. Musikalisch geht das schon in die Richtung, was Honeyblood auf ihrem selbstbetitelten Album so alles musikalisch anrichten. Wie gesagt, der Track hat eben hieß Fall Forever. Hier ein weiterer von den beiden Super Red. Sleeves. Super Red. Das war ein Track von Honey Blood. Auch ein komischer Bandname, ne? Honey Blood, also Honigblut. Und ja, die haben ihre ersten Singles damals auf einem 4-Track-Recorder in ihrem Badezimmer aufgenommen. Ganz so Lo-Fi klingt ihr Debütalbum Honey Blood dann nicht, aber trotzdem irgendwie schon der typische Lo-Fi-Indie-Pop, den man so aus allen diversen Ecken der Welt kennt. Also musikalisch nichts Neues. Nach 5-mal hören die Platte dann sicherlich auch ein bisschen abgenutzt, aber auf jeden Fall gar nicht so schlecht gemacht, das Ganze. Julia Holter kommt aus Los Angeles und hat eine neue Single, auf der covert sie Burt Bacharach, der den Track Don't Make Me Over geschrieben, damals für Dionne Warwick. Und hier, wie gesagt, die Version von Julia Holter. Don't make me over now that I do anything for you. Don't make me over now that you know how I adore you. Don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you. Don't make me over now that I can't make it without you. Don't make me over. I wouldn't change one thing about you. Just take me inside your arms and hold me tight. Make Me Over, Burt Bacharach hat diesen Song 1962 geschrieben. Man konnte ihn auch ganz gut wiedererkennen, aber dann doch ganz anders interpretiert hier von Julia Holter. Das Ganze als Single, gerade eben frisch erschienen. Beers Dan sind ein Trio aus London. Die haben auch schon diverse EPs veröffentlicht und CDs irgendwie selbst bedruckt und auf selbstfinanzierten Touren dann von der Bühne wegverkauft. Jetzt gibt es im Herbst wahrscheinlich das Debütalbum dieser Band und vorweg schon mal eine EP. Elysium heißt die, so rum das Ganze gesprochen. Und ja, davon auch der Titeltrack gekommen, Beers Dan. Brother, do you believe in an afterlife where our souls will both collide in some great Elysium way up in the sky? Free from our shackles, our chains, our mouths, our brains, we'll open all the gates. We will walk careless straight into the light. Bears Den. Ja, heimlicher Name ist Mumford & Sons Reloaded natürlich. Das war der Track Elysium von der gleichbetitelten EP. Griff Rice kennt ihr alle natürlich als Kopf von den Super Furry Animals. Sein neuestes Soloalbum American Interior lief hier letzte Woche schon. Noch ein Track davon für euch. The Last Conquistador. Dreams. Ich weiß nicht, was diese Space Age Sounds hier gerade noch sollen zum Musikende, aber ansonsten eigentlich ein ziemlich guter Track, The Last Conquistador, das war Gruff Rise, der Song vom letzte Woche erschienen, schon vor einigen Tagen erschienen, aber egal, American Interior, das neueste Werk von Gruff Rise, wirklich eine schöne, gute, runde Sache, diese Platte. Nicht nur rund, weil sie in so einem CD-Player passt, sondern weil sie einfach abgerundet sozusagen vom Sound her ist. Die Daily Trees sind eine Popband aus Helsinki, aus Finnland kommen sie und haben eine Platte veröffentlicht namens Ready Made. Hören wir rein hier in den Track Firework. Das waren die Daily Trees, Musik aus Finnland, ihr Track Fireworks vom neuesten Album Ready Made betitelt das Ganze. Ihr hört den Sunday Service, Playlist könnt ihr wie immer nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Da gibt es noch viel, viel mehr Platten, Kritiken, Konzerttipps und so weiter und so fort. Auch ganz neu gestaltet nach vielen, vielen Jahren endlich eine neue Sunday Service Homepage. Wer sie noch nicht kennen sollte, klickt dort gerne mal rein. Mit Mind It gibt es als letzten Song in der ersten Stunde ein Instrumental-Track von einer Instrumental-Band. Drei Herren aus den USA. Einmal Matthew Solberg an der Gitarre, kennt man auch von Monument to Masses, da hat er früher mal mitgespielt. Dann Shannon Corr am Schlagzeug und am Bass ist Ben Thorne zu hören. Die drei machen ganz klassischen Post-Rock, wie man ihn kennt von Bands wie Slint oder auch Trans-Am vielleicht, nur dass die nicht so ganz langsam anfangen und ihre Songs aufbauen, sondern im Prinzip gleich praktisch mittendrin sind mit den ersten Takten. Klingt auch schon so ein bisschen nach Discord-Sound, nach Washington D.C., als wenn Fugazi sozusagen Musik machen würden, nur halt ohne Gesang. Ihr Debütalbum heißt Equal Opposite und hier kommt Minded mit ihrem Track Tharsis.